Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Lilting kann man in Irland hören. Lilting ist ein Silbengesang, der eine Geige oder den Klang eines Dudelsackes nachahmt. Denn früher hat einfach oft das Geld für teure Instrumente gefehlt. Außerdem haben die Silben die von den Engländern verbotene Landessprache ersetzt. Noch heute prägt dieser Silbengesang Irlands Musik. Was passiert, wenn man einem Volk die Sprache nimmt? Im besten Falle wissen die Sänger sich zu helfen, wie in Irland, wo der Gesang auf bedeutungslose Silben zu einer Kunst geworden ist. Ob das sogenannte Lilting daherkommt, dass die englische Besatzungsmacht, die seit dem 12. und bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Geschicke der Iren bestimmte, ihnen die keltische Landessprache verbot? Man kann nur spekulieren. Fest steht allerdings, dass auf der Insel in drei Sprachen gesungen wird. Auf Englisch, im Silbengesang Lilting, und auf Gälisch, einer Sprache, die mit dem schottischen, walisischen und bretonischen Keltisch verwandt ist. Bereits aus der Zeit vor Christi Geburt ist eine keltisch-irische Kultur bekannt, die Epen und Heldensagen hervorbrachte. Weil die Römer die Insel nie besetzten, konnten sich einige der Epen in mündlicher Tradition erhalten, wenn auch nur als Texte und nicht in der ursprünglichen Form als gesungene Geschichten. Eine der ältesten handelt von dem Helden Cú Chulainn, einem der Gefolgsleute des sagenhaften Königs von Ulster, der um Christi Geburt regierte. Cú Chulainn, der 3 Monate lang nicht geschlafen hatte, schlummerte nun endlich ein. Sein Schutzgeist aus der anderen Welt schenkte ihm den Schlaf. Da traten 3 junge Gefolgsleute an ihn heran. Als er erwachte, erfuhr er, dass seine Kameraden auf dem Schlachtfeld den Tod gefunden hatten. In seiner Wut und Trauer darüber verwandelte Cú Chulainn sich in einen Dämonen. Die älteste Musik von der Insel Irland, die kennen wir nicht, aber wir könnten ein bisschen rekonstruieren. Das war Chant, das war Cantus, das war Rezitieren der alten Lieder und Epos. Das ist 2000 Jahre alt. Einige wenige Charakteristiken der sehr alten irischen Musik allerdings kennt man. Sie haben sich bis heute gehalten, erklärt der irische Komponist Professor Frank Corcoran. Wir wissen, dass das natürlich pentatonisch war. 5-Ton-Musik. Wir hatten bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein eine Art von Queening, von Lamento, von Lamentieren und so weiter, schon erforscht worden, das weit, weit zurückgeht über die Jahrtausende. Lamenti, Klagen, auch Totenklagen, gehören zu den ältesten heute noch bekannten irischen Liedern. Vorchristliche Klagen, die die Totengeister herbeirufen, etwa die Frau aus der Anderswelt, Banshee. Mit der Christianisierung Irlands im 4. Jahrhundert mischten sich dann die Formen und Sprachen. Neben der irischen wurde in liturgischen Texten und Liedern die lateinische Sprache verwendet. Parallel zu den irischen Gottheiten wurden christliche Heilige angerufen. Die Verehrung der heiligen Bridget beispielsweise, wegen ihrer großen Bedeutung in Irland auch gälische Maria genannt, zeigt bis heute deutlich synkretistische Spuren. Das heißt, es vermischen sich die Religionseinflüsse. Keltische Mythen und christliche Legenden kreuzen sich oft in der irischen Kulturgeschichte. Und so ist auch die in keltischer Sprache verfasste Hymne an Bridget aus dem Liber Hymnorum möglicherweise beiden gewidmet – der Klostergründerin und der Göttin Bridget. Das Buch der Hymnen, Liber Hymnorum aus dem 11. Jahrhundert, enthält hunderte von Gesängen in irischer und lateinischer Sprache, die teilweise bis zum 6. Jahrhundert zurückdatiert werden können. Und dennoch ist dieser eben gehörte vierzeilige Strophengesang bereits von einer neuen, der christlichen Zeit und der neuen Liturgiesprache Latein geprägt. Denn, so erläutert Frank Corcoran, die Struktur der alten irischen Lieder ist eine andere. Und sie hängt ebenfalls eng mit der Sprache zusammen. Die Sprache, wir reden jetzt von Irisch, von Gaeilge im Irischen, hatte natürlich ein sehr intimes Verhältnis mit der Musik. Nehmen wir irgendein traditionelles Lied, unbegleitet, aber mit einer sehr feinen architektonischen Einheit. Ich nehme zum Beispiel, und das Lied hat genau, hat intim mit der Sprache, mit dem Text zu tun. Awarin de Barra ist sehr interessant und ist sicher von großer Antiquität. Erstmal, wie so häufig, vier Zeilen. Die erste Zeile, sagen wir mal A. Erstmal ist es mixolydisch, das ist eine uralte Kirchentonart, viel älter als die deutsche, sagen wir mal, innereuropäische Dur-Moll-Tonalität. Diese sehr alte Skala. Und ich gebe kaum eine Harmonisierung dazu, und das wäre falsch, wäre das zu machen. Aber nur ein paar Bourdon-Töne. Erste Zeile, A. Dann kommt der B-Teil. Geht in die Höhe. Und wir kommen gleich zur Sprache, zum Text. So, das ist B. B kommt wieder. Leicht variiert. Jetzt haben wir A, B, B und dann A kommt wieder, aber diesmal ist es astonishing, sagen wir im Englischen. Statt wie am Anfang, jetzt haben wir das Mixolydische, ein Sprung in die Höhe, hochdramatisch und ein Septimsprung. Und dann abkadenzieren. Das heißt, eine perfekte architektonische Aufbau und Abbau. Und wir haben gesprochen von Irisch, von dem Text Awarin de Barra, o Mary Barry. The Warwick Tum Intin, du hast meine Seele kaputt gemacht. Wenn ich nachts versuche zu schlafen oder tagsüber, du bist immer da und du bist gegangen zwischen mir und Gott. Die Sprache besteht aus Poesie und aus Musik. Die beiden sind miteinander verbunden. Sprache hat ihre eigenen Muster und Ströme. Die Musik beginnt dort, wo ich ihre Melodie finde. Also ist es die Sprache, die unterschiedliche musikalische Formen vorgibt. Ich habe Musik in altem Irisch und in modernem Irisch komponiert. Und ich fand heraus, dass die Muster und die Formen der Sprachen unterschiedlich sind. Und in Englisch haben die Muster der Sprache der Musik wieder andere Formen und Ausprägungen ergeben. Und das alles steckt in unseren Genen, wird uns vererbt. Musik kommt aus uns heraus, wie die Sprache aus uns herauskommt. This is all down to something inherent in how language comes out of our mouths. Der Musiker und Sänger Lorcan McMahona beschäftigt sich intensiv mit der Sprache und den alten irischen Mythen sowie deren musikalischer Umsetzung. Eines steht für ihn und auch für Frank Corcoran fest. Die Komponisten des 18. bis 19. Jahrhunderts, in denen irische Lieder teilweise aufwendig orchestriert wurden, werden der irischen Musik nicht gerecht, denn sehr wichtig ist, nicht zu vergessen, dass die irische Musik eine Solo-Musik war, für die Stimme, für die Pipes, für die Flöte, eine unbegleitete Musik. Und ist damit näher mit arabischer oder persischer als mit europäischer Musik verwandt. Europäer denken, wenn man die Notenlinien betrachtet, vertikal. Auf dem Papier steht eine Note und der Komponist überlegt, welche Noten darunter passen, um eine Harmonie zu erzeugen, beispielsweise einen Dreiklang. Irische und auch arabische Musiker denken horizontal. Es gibt nur eine Melodielinie. Die allerdings wird mit vielen Verzierungen ausgeschmückt. Diese irischen Arabesken wiederum spiegeln den Erzählstil der Iren wider, der sich von anderen europäischen Stilen unterscheidet. Ein Grund, warum es in der irischen Musik kaum vierzeilige Stegreifverse gibt. Viel verbreiteter sind Geschichten, Erzähllieder, die Dubliner Straßenballaden und sogenannte Rebel-Songs in englischer Sprache, wie sie übrigens auch James Joyce an vielen Stellen seiner Romane in Ulysses, Dubliners oder Finnegan's Wake zitierte. Ken Monaghan, James Joyce' Neffe, wuchs wie die gesamte Familie Joyce mit dieser Tradition auf. The Joyce family from Cork had a long association with various nationalistic tendencies. Die Joyce-Familie aus Cork stand auf der Seite der irischen Nationalisten. John Stanislaus Joyce kannte viele solcher Lieder. Man sang sie in der Kneipe oder sogar bei Konzerten. James Joyce wiederum hatte eine ganze Sammlung von Rebel-Songs und verwendete sie in seinen Romanen. Zum Beispiel in Bildnis des Künstlers als junger Mann treffen die Figuren Simon und Stephen Dedalus alte Freunde ihres Vaters in Cork. Und sie drängen die Leute in der Kneipe, neben Operettenliedern auch einen Rebel-Song zu singen. In one instance it's from a light opera and in the other it's a Rebel-Song. At Boulevard, as the sun was setting o'er the bright May meadows of Shelmalier, a rebel hand set the heather blazing and brought the neighbors from far and near. Und die Rebel Songs des 19. Jahrhunderts natürlich, die zelebrieren die verschiedenen Uprisings und das Versagen der Iren. Immer, immer Versagen. Und die Lieder, die waren eine große Ventilation für das Volk, Kommentar zu dem Ganzen. Und die haben ihre Special Place. Ja, die Dubliner Straßenballaden, sagen wir mal, des 19. Jahrhunderts, die sind natürlich herabgekommen von der großen alten gälischen Tradition. Die sind einfacher und die haben ihren eigenen Witz. Die Texte sind von Dublinern gedichtet und haben mit dem Tagesgeschehen zu tun. Und dann die ganze Welt kennt, Molly Malone und so weiter, diese Kneipenlieder. Aber immer dahinter steckt die Idee von Pentatonik oder von einer viel älteren Tonsprache. The ballad song and the ballad sheet. The ballad sheet either, yeah, talked about some topical political event or it laughed at a topical or political event. In der Ballade und im Flugblatt, da wurde Politik kommentiert. Und das ist der Humor, wie er den Iren liegt. Das ist nicht an ein Theater gebunden. Das fand man an der Straßenecke oder in Pubs. Der irische Humor, wie du ihn auf YouTube und so weiter finden kannst, ist keine irische Entwicklung. Die Iren zogen sich ihren Humor aus dem Geschichtenerzählen und aus der Literatur. Das ist ganz wichtig. Er ist mit der Tradition des Geschichtenerzählens verbunden. I always think that a very, very important thing to remember with Irish humor is that it is based on the tradition really of storytelling. Und diese Geschichten, die der Musiker und Lehrer Frank McLinn erwähnt, können sich lange hinziehen. Denn fast jeder einzelne Satz wird mit einer kleinen Arabeske verziert. Diese Eigenart haben sich die Iren auch über Jahrhunderte hinweg bewahrt. Selbst in Tanzliedern werden Geschichten erzählt. He gave a grand party to friends and relations who would not forget them when come to the wall of you'd only listen, I'd make your eyes listen to rows and ruptures at Lannigan's farm. Ein Lied in der jahrhundertelang von den Engländern aufgezwungenen englischen Sprache. Wer als Kind in der kleinen Schule, wer irische Worte oder überhaupt einen Ausdruck auf Irisch benutzte, wurde von dem Lehrer sofort bestraft. Im 19. und auch im frühen 20. Jahrhundert. Ich weiß es von meinem eigenen Vater. Es ist wohl bekannt, dass, wie sagt man, die letzte Todesglocke für die irische Sprache war das Versagen der Kartoffel. Im 19. Jahrhundert, 1846, 1847. In der Zeit der Kartoffelfäule, die eine Hungersnot und eine Massenauswanderung zur Folge hatte, blieben die Ärmsten der Armen zurück, ihrer Muttersprache beraubt und gerade genug zu essen, dass sie überleben konnten. Lilting war auch der musikalische Ausdruck des bitterarmen kleinen Mannes, der nicht mal six pennies in seiner Tasche hatte, um sich eine Tin Whistle zu kaufen. So, was machte er? Er sang, er liltet. Es gibt noch ein paar heute sehr gute Lilter. Es ist eine instrumentale Tanzmusik die meiste Zeit, aber mit Nonsense-Silben. Heidi-deidli-ludli-du. Diese Tanzmusik, diese schnelle Tänze, diese Melodien sind natürlich viel einfacher. Die sind auch nicht zu alt. Also die ganze Tanzmusik kam rüber eigentlich aus Schottland, England. Der Ende des 18. Jahrhunderts. Aus englischen Familien und einer protestantischen Tradition stammten auch viele der bekannten irischen Literaten. Patrick Pearse, Samuel Beckett oder John Millington Synge, Oscar Wilde oder William Butler Yeats. Man soll nicht zu chauvinistisch werden. Also irische Musik, traditionelle Musik, ist irisch. Aber die ist auch Musik von den britischen Inseln. Und natürlich gab es tausende Querverbindungen zwischen der früheren traditionellen irischen Musik und der alten englischen und schottischen, walisischen Musik, logisch. Natürlich gibt es auch Beispiele, wie zum Beispiel William Butler Yeats. Nehmen wir ein Lied wie Down by the Sally Gardens. Das ist natürlich Pentatonik vom Feinsten. Das Lied natürlich ist viel, viel älter als jetzt, aber die Volksimagination hat Text und Töne zusammengeschweißt. Eigentlich ist es eine uralte Harfenistenweise, vielleicht aus dem 16. Jahrhundert. My love and my So setzte der britische Komponist Benjamin Britten The Sally Gardens um. Ein Lied, das mehrere Male zwischen Irland und England, der protestantischen und der katholischen, der Volks- und der Hochkultur hin und her wanderte. Europaweit beziehen sich wenige Schriftsteller, Musiker oder auch Filmemacher in ihrer Kunst so sehr auf ihre eigene Kultur wie die Iren. Als müssten sie das aufholen und betonen, was jahrhundertelang verboten und unterdrückt war. Ihre Sprache, ihre Musik, ihre Epen. Komponisten wie Frank Corcoran oder Lorcan McMahuna sind sich des zusätzlichen Elements bewusst, das Tradition zu Kunst macht. Sie sind sich aber auch dessen bewusst, dass ihre Kunst ohne den traditionellen Hintergrund nicht möglich wäre. Also ich denke, Kunst muss wirklich etwas aussagen oder etwas aufdecken. Und ich versuche, etwas aufzudecken. Diese Geschichten sind 1000, vielleicht 2000 Jahre alt und sie sagen so viel über das menschliche Wesen aus. Wir alle können Neid nachempfinden und die Lust nach Macht, die Lust nach Fleisch. Das sind die Themen dieser Geschichten. Das will ich auch in der Musik aussagen. Es ist großartig, dass man sozusagen eine leere Leinwand vor sich hat, dass niemand die Autorität hat zu sagen, wie es klingen muss. Ich kenne mein Brauchtum. Ich kenne mein Verständnis davon, wenn ich Shannos singe. Natürlich können Leute zu mir kommen und sagen, dass ich es nicht richtig mache, weil andere es so nicht interpretieren. Und ich kann sagen, ich versuche etwas Schönes aus der Technik zu entwickeln. Der langgezogene, ganz eigene irische Shannos-Gesang ist die musikalische Basis von Lorcan McMahunas Kompositionen, die er unter anderem auch mit elektronischen Effekten realisiert. Und Frank Corcoran? Er zieht seine künstlerische Inspiration ebenfalls aus den keltischen Gesängen, die ihm mehr künstlerische Freiheit geben als europäische Poesie. Dieser uralte Text, tausende von Jahren alt, war natürlich für mich viel mehr faszinierend als irgendein Text in Englisch von einem Zeitgenossen. Ich war befreundet mit Seamus Heaney, bin ich noch, mit Gabriel Rosenstock, auch in irischer Sprache, englischer Sprache. Aber ich will nicht ein perfektes Gedicht vertonen. Warum? Weil die Form, der Dichter, die Dichterin hat selbst die Form geschöpft und geboren. Und warum sollte ich ein bisschen billige Illustration dazu geben? Oh Mary Barry, du hast meine Seele kaputt gemacht. Wenn ich nachts versuche zu schlafen oder tagsüber, du bist immer da und du bist gegangen zwischen mir und Gott. Sie hörten Lieder aus Irland, Silbensang und Poesie von Ulrike Zöller. Es sprachen Rahel Comtesse, Friedrich Schloffer und Peter Lersch. Technik Markus Huber, Regie und Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.